kann durch hier umsehen. Ich wiederhole die Frage. Meine Welt. Hinter dem Tee gewidmete Monographie. Wir haben gut zugehört. Ich habe den Ball. Schmidt aus.

Knall. Den Uroid.

dhe me kontrata me zbatim dafshëm. Thank you. Thank you.